Was die Wanzen unter den Insekten sind, sind die Juden unter den Menschen. Auch die Juden kamen einst vom Osten her und überschwemmten allmählich die ganze Welt. Wie sich die Wanzen durch Menschen, Tiere, Kleidungsstücke, Möbel und so weiter in fremde Wohnungen einschleppen lassen, so verstehen es auch die Juden, sich unauffällig in die verschiedensten Länder einzuschleichen. Wie die Wanzen halten sich die Juden gerne im Schmutze verborgen. Sie bewohnen alte, verfallene Häuser, die Zimmer sind völlig verwahrlost, an den Wänden bröckelt die Mauer ab, die Fußböden sind rissig und abgetreten, auf den verdreckten Möbeln liegt fingerdick der Staub, die Wäschestücke sind schmutzig und zerfetzt, faule Speisereste liegen überall herum und verbreiten einen Geruch, dass man Brechreiz bekommt. Hier im Schmutz und Unrat, da fühlen sich die Gäste aus dem Osten wohl. Da vermehren sie sich so schnell wie die Wanzen. Innerhalb weniger Jahrzehnte werden aus 2 Judenfamilien 20, werden aus 5 Juden 100. Und wenn der Jude einmal in Massen da ist, dann bedeutet er für die Gastländer die gleiche Gefahr wie die Wanzenbrut für die Wohnung des einzelnen Menschen. Und wie die Wanzen scheuen auch die Juden Sonne und Licht. Ihre Geschäfte, die nur aus Gaunereien und Verbrechen bestehen, schließen sie am liebsten in der Dunkelheit ab. Dort, wo sie niemand sieht, da fühlen sie sich am wohlsten. Dort können sie lügen und betrügen, dort können sie fälschen und bestechen, dort können sie wuchern und stehlen, dort können sie stänkern und hetzen, dort können sie rauben und schmuggeln, dort können sie morden nach Herzenslust. Wie die Wanzen, so sind auch die Juden unersättliche Blutsauger an den nichtjüdischen Völkern. Sie können gar nicht genug Geld verdienen. Durch niederträchtige Verbrechen ergaunern sie sich allmählich ein Vermögen. Die Juden, die früher in schmutzigen Löchern gehaust haben, ziehen dann in schöne Häuser und prächtige Paläste. Sie tragen die feinsten Kleider und essen in den teuersten Gasthäusern das Beste, was es gibt. Sie kaufen die schönsten Ladengeschäfte in den Städten und die größten Bauernhöfe auf dem Lande. Damit aber sind sie noch nicht zufrieden. Sie wollen immer noch mehr und mehr. Tausende und Zehntausende von Nichtjuden werden durch Juden um alles gebracht. Ein grauenvolles Unglück bricht über die Stadt und das Land herein. Das Volk wird immer ärmer und ärmer. Die Juden aber mästen sich. Sie reißen das Volksvermögen an sich. Sie sind erst dann zufrieden, wenn sie zu alleinigen Gebietern über die Welt geworden sind. Wer in seinem Hause einmal Wanzen hat, vermag sie nur schwer wieder zu vertreiben. Gegen Wanzen helfen nur radikale Mittel. Genauso ist es bei den Juden. Haben sie sich einmal in den Völkern eingenistet, haben sie dort festen Fuß gefasst, dann bedarf es der größten Anstrengungen, sich dieser Landplage wieder zu entledigen. Auch da hilft nur eines: ein rücksichtsloses Vorgehen gegen die Juden. Hat man die Wanzen durch ein radikales Mittel beseitigt, dann gilt es vorzubeugen für die Zukunft. Dies geschieht vor allem durch peinlichste Sauberkeit. Eine Wohnung, die nicht reingehalten wird, kann früher oder später wieder von Wanzen heimgesucht werden. Das Gleiche gilt für jene Völker, die sich des Juden entledigt haben. Gerade jetzt heißt es, besonders aufmerksam zu sein und das Volk gewissenhaft reinzuhalten vor der jüdischen Brut. Schon in früheren Jahrhunderten haben sich die Völker des Juden entledigt, aber sie begingen den großen Fehler, in ihrem Siegestaumel nicht mehr auf die jüdische Gefahr zu achten. Und siehe, gar bald kamen die jüdischen Wanzen wieder angerückt. In wenigen Jahren ergaunerten sie sich all das Raubgut wieder zurück, das man einst ihren Vätern abgenommen hatte. In wenigen Jahren waren sie wieder reich und mächtig, und sie wurden zu einer Landplage, schlimmer als je zuvor. Das deutsche Volk ist heute am Werke, das Land von der jüdischen Wanzenbrut zu säubern. Es wird einmal der Tag kommen, da wird der letzte Jude unser Land verlassen. Aber gerade dann heißt es, doppelt aufmerksam zu sein. Ist der Feind nicht mehr im Lande, dann unterschätzt man ihn nur zu leicht. Dann wird man nachlässig und bequem. Dann vergisst man, welch ungeheure Gefahr das Judentum bedeutet. Wenn wir einmal gestorben sind, dann wird die Jugend unser Erbe antreten. Dieses Erbe aber gibt ihr nicht nur Rechte, sondern legt ihr auch Pflichten auf. Die heiligste Pflicht unserer Jugend muss aber sein, durch stetige Aufklärung das Volk wach zu halten. Wir haben Deutschland dem Judentum entrissen. Wir haben Deutschland gesäubert. Unsere Jugend aber muss darüber wachen, dass Deutschland rein bleibe und die jüdische Wanzenbrut verbannt werde für alle Zeiten.